Der neue Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel beschäftigt sich aufgrund der jüngsten Sexskandale in aller Welt mit dem Thema Sex. Das ist für uns heute Abend eine Premiere und wir sind auch schon ganz aufgeregt. Aber wir kommen nicht drumrum. Achtung, wenn du über 18 Jahre alt bist, dann drücke bitte jetzt. Wenn nicht, dann verlasse unsere Sendung. Wir legten uns ins Moos. Das Moos war ziemlich feucht. Die Sehnsucht war so groß. Doch sie sprach, vielleicht holen wir uns hier was weg. Lass wechseln uns den Fleck. Nachher sind wir erhitzt und hier ist's feucht und kalt. Nein, hier nicht. So schön ist die Liebe im Wald. Die Decke hingelegt. Schön trocken war der Grund. Ich küsste aufgeregt sie nicht nur auf den Mund. Es ließ sich so schön an. Auf einmal schrie sie: Mann, es krabbelt überall. Hör auf, Ameisen, halt. Nein, hier nicht. So schön ist die Liebe im Wald. Fanden wir einen Ort, der Platz war ideal. Wir legten uns sofort und küssten uns nochmal. Ich träumte schon voraus, auf einmal war es aus. Wir fahren auf, erschreckt, ein Düsenjäger knallt. Nein, hier nicht. So schön ist die Liebe im Wald. Wir zogen wieder los und gingen weit, so weit. Ich überlegte bloß die Zeit, die schöne Zeit. Als es dann so weit war, da war es nicht so weit. Die Nerven sagten, halt, nein, jetzt nicht. So schön ist die Liebe im Wald. Marabu Flashback zum Thema Sex. Bei Reinhard Lacumi war es ja am Ende nix, bei uns wird es was. Genau, Wettermoderatoren, Enthüllungsplattformler und Weltfinanzmanager im Clinch mit der Justiz. Und warum? Wegen Sex letztlich. Wir fragen uns, was ist da los? Und gleich zu Anfang müssen wir gestehen, wir wissen es nicht. Aber wir versuchen, der Sache Sex heute auf den Grund zu kommen. Wir beide hatten natürlich schon Sex sehr gerne. Nicht miteinander, aber trotzdem, wir hatten mit ausschließlich weiblichen Gespielinnen. Da sind wir konservativ. Sehr, sehr konservativ. So wie der Bürger Sven Phantom und seine Band Sofaplanet lieb ficken. Ein gutes Gespräch ist kaum zu ersetzen. All meine Freunde können dies schätzen. Doch als ich eben aus dem Fenster sah, wurde mir eines sofort klar. Wärst du jetzt hier und nicht so weit fort, dann gingen wir raus und sagten sicher kein Wort. Wir würden einfach lieb ficken, ficken für vier, du auf dem Rücken und ich über dir, mal schnell und mal langsam, und irgendwann sehen wir uns gemeinsam die Sterne an. Wir würden einfach lieb ficken, einfach lieb ficken. hätte ich so gern mit dir Liebe gemacht. So warm und so klar und Grillen wie singen. Doch leider muss ich die Nacht alleine verbringen. Wärst du jetzt hier, sicherlich dächtest du dann genau das gleiche wie ich. Wir würden einfach lieb ficken, ficken für vier. Du auf dem Rücken und ich über dir. Mal schnell und mal langsam. Und irgendwann sehen wir uns gemeinsam die Sterne an. Wir würden einfach lieb ficken, einfach lieb ficken. Mal schnell und mal langsam. Und irgendwann sehen wir uns gemeinsam die Sterne an. Wir würden einfach lieb ficken, einfach lieb ficken. Nun schlaf ich ein und schon träum ich von der Penetrationen. Was und deiner Hand in meine Nacht. Wärst du doch da. Wir würden einfach lieb ficken, ficken für vier. Du auf dem Rücken und ich über dir. Mal schnell und mal langsam. Und irgendwann sehen wir uns gemeinsam die Sterne an. Wir würden einfach lieb ficken, ficken für vier. Du auf dem Rücken und ich über dir. Mal schnell und mal langsam. Und irgendwann sehen wir uns gemeinsam die Sterne an. Ficken, ordentlich ficken, mal schnell und mal langsam. Und irgendwann sehen wir uns gemeinsam die Sterne an. Wir würden einfach lieb ficken. Sofaplanet, lieb ficken im Flashback über 6 und natürlich auch heute kein Flashback ohne Bowie. Und das hat uns diesmal so ein bisschen vor eine Aufgabe gestellt, hätten wir gar nicht gedacht, denn David Bowie hat ja vor allem Anfang der 70er Jahre so ein bisschen das androgyne, das bisexuelle Image an sich verkörpert, es mitgeschaffen und auch in seiner Musik transportiert. Aber als wir nachgeguckt haben im Radio Marabu Archiv, haben wir gar nicht so viel Direktes von David Bowie zum Thema Sex gefunden, mehr so indirekte Sachen. Aber natürlich sind wir letztlich fündig geworden. Hier ist David Bowie mit seiner Coverversion des Rolling Stones Hits Let's Spend the Night Together. I'm going down. said we were too young. Our kind of love was no fun, but our love comes from above. Do it. Let's make love. David Bowie mit dem Jagger Richards Song, Rolling Stones natürlich Let's Spend Tonight Together und Keith Richards über Mick Jagger. Jedenfalls hatte sie, Keith Richards damalige Freundin Anita Pallenberg, mit dem winzigen Pimmel keinen Spaß. Ich weiß, dass er zwei gigantische Eier hat, aber das macht den Spalt auch nicht voll, oder? Haha! Marabu Flashback zum Thema Sex. Wir wollen natürlich heute auch aufklären, da geht es jetzt um die Jungfernhaut oder Jungfernhäutchen. Hauthäutchen? Ich denke Haut. Wir sagen Sterb, also auf jeden Fall Haut. Der Hymen, im Deutschen das Jungfernhäutchen bzw. Jungfernhaut, veraltet auch die Scheidenklappe, ist eine dünne Hautfalte, die die Vaginalöffnung umrahmt oder auch teilweise überdeckt. Viele Menschen haben die Vorstellung, dass der Hymen beim ersten Geschlechtsverkehr der Defloration einreise. Daher wird seine Unversehrtheit in Kulturen, in denen auf die Keuschheit der Frauen bis zur Ehe großer Wert gelegt wird, als Beleg für die Jungfräulichkeit und für Reinheit gewertet. Als Nachweis gilt Blut aus dem zerrissenen Hymen in der Hochzeitsnacht. Es soll ja vielen jungen Mädchen schwerfallen, bei ihren ersten sexuellen Erfahrungen zum Orgasmus zu kommen. Deshalb jetzt für unsere Marabu-Hörerinnen im Teenageralter zwei musikalische Stimulanzien von Lil Louis und Donna Summer. Flashback zum Thema Sex. Natürlich mit Fischer und Göbel und Lil Louis, French Kiss, Donna Summer, I Love to Love You. Natürlich wurden auch Fischer und Göbel bereits Opfer der Selbstbefriedigung. seit frühester Jugend und ich würde eher sagen, sie erlagen den Verlockungen der Selbstbefriedigung. The Who schrieben den Song dazu, Pictures of Lily. I used to wake up in the morning, I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights, I went and told my dad. He said, son, now here's some little something, and stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I don't feel bad at all. I don't feel bad at all. Pictures of Lily made my life so wonderful. Pictures of Lily helped me sleep at night. Pictures of Lily help me feel alright. Pictures of Lily, Lily, oh Lily. Flashback zum Thema Sechste Who, Pictures of Lily. Dravi Deutscher sagte ja mal, die schönste Frau, die man im Leben trifft, ist die, die man sich bei der Selbstbefriedigung vorstellt. Wie recht er hatte. Und hier ist Billy Idol, Dancing with Myself. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I think a crowded lonely night. Well, I look so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. Dancing all with myself. Oh, chance. I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'll be dancing on with myself. I'll be dancing on with myself. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. Das war Billy Idol im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Sex. Und natürlich hat sich die Art, über Sex zu reden und darüber zu schreiben, auch im Laufe der Jahre verändert. Vor mir liegt eine Ausgabe des DDR-Jugendmagazins Neues Leben. Ein Beitrag von Dr. H.J. Arendt zum Thema Orgasmus, Gipfel der Liebe. Ich zitiere: Über sexuelle Gefühle und Empfindungen zu schreiben ist nicht ganz einfach. Reden wäre wohl einfacher. Gefühle und sexuelle Reaktionen darauf sind oft sehr unterschiedlich zwischen Mann und Frau und überhaupt von Mensch zu Mensch. Soweit die seriöse Sexaufklärung aus den 80er Jahren. Heutzutage sind junge Leute mit ganz anderen Kalibern konfrontiert. Ein Beispiel aus einer Kontaktanzeige. Hast du Lust auf heiße erotische Stunden mit einem sexy Thai-Mädchen aus Plauen? Als Thailänderin mit meinen langen, glatten, schwarzen Haaren kann ich zu einer echten Schlampe werden. Ich mag es auch dirty und dreckig. Extrem geil werde ich, wenn Mann mich so richtig von hinten durchnimmt. Zurück in die 80er Jahre, die Erregungsphase. Es ist die Phase, die Zeit des sexuellen Vorspiels. Durch gegenseitige Liebkosungen, durch das Streicheln und Küssen erfasst die Erregung nach und nach den ganzen Körper. Soweit die gute alte Zeit von damals und jetzt wieder der Sprung ins Heute. Kontaktanzeige, Zitat: Ich bin eine sexuell unterforderte Hausfrau und wenn mein Mann morgens aus dem Haus geht, bestelle ich mir gerne meine Rammler ins Haus, bei denen ich meine Geilheit rausschreien kann. Ausrufezeichen. George Michael, immerhin aus den 80er Jahren. I want your sex. I tell you that I love you, but George Michael, I Want Your Sex im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Sex. Musik und auch das Video dazu, die waren übrigens bei der BBC verboten. Das ist aus heutiger Sicht auch ganz interessant. Und während George Michael lief, habe ich mich so ein bisschen in diese unsäglichen Kontaktanzeigen vernarrt und habe da noch ein Zitat gefunden. Fischer, hör mal zu. Ich bin Silvia und suche Männer für ein Gangbang. Gangbang? Was ist das eigentlich? Du, da muss ich dich mal in eine Videothek mitnehmen und dann zeige ich dir mal die entsprechenden Filme dazu. Ich bin jetzt im Jahr 1986 bei der Zeitschrift Neues Leben, H.J. Arendt, Orgasmus, Gipfel der Liebe, der Orgasmus. Beim sexuellen Höhepunkt, dem Orgasmus, kommt es dann zu einer explosionsartigen Entladung aller dieser körperlichen und emotionalen Spannungen, bei der sogar vorübergehend das Bewusstsein getrübt sein kann oder, schöner gesagt, bei der einem die Sinne schwinden. Sehr schön. Zur gleichen Zeit war man in der Ost-Popmusik gar nicht verklemmt. Hier sind Amor und die Kids, komm doch mit zu einem Ritt auf dem Sofa. Ich sitz zu Hause ganz allein und weil mich keiner streichelt, schlaf ich langsam ein. Dann träum ich von dem Mädchen im Magazin auf Seite 4. Ich setze mich auf ihren Schoß und sag ganz leis zu ihr: Komm doch mit zu einem Ritt auf dem Sofa. Komm doch mit, komm doch bitte mit zu mir. Komm doch mit zu einem Ritt auf dem Sofa. Warum stehen wir noch hier? Ah. Wenn man etwas reifer wird, hat man's ziemlich schwer. So zügelloses Liebesleben schaffe ich nicht mehr. Nein, wirklich, ich gehe nur höchst selten einmal fremd. Und wenn, dann sag ich zu der Dame ganz und gar verschämt: Komm doch mit zu nem Ritt auf dem Sofa. Aha. Komm doch mit, komm doch bitte mit zu mir. Komm doch mit zu nem Ritt auf dem Sofa. Warum stehen wir noch hier? Verdammt nochmal! Warum stehen wir eigentlich noch hier? Mit mir ist heute irgendwie nichts los. Die Mädchen lassen mich so kalt. Woran liegt das bloß? Nur die eine Kleine, die mit dem breiten Mund ist toll. Drum frag ich sie, ob ich für uns ein Taxi rufen soll. Komm doch mit zu nem Ritt auf dem Sofa. Komm doch mit, komm doch bitte mit zu mir. Komm doch mit zu nem Ritt auf dem Sofa. Warum stehen wir noch hier? Yeah. Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. 1986, neues Leben. Orgasmus, Gipfel der Liebe. H.J. Arendt. Die Entspannungsphase. In dieser letzten Phase sexueller Erregung dominiert ein starkes Gefühl wohliger Entspannung. Alle beschriebenen körperlichen Veränderungen bilden sich zurück. Auch Herzschlag, Puls, Atmung werden wieder normal. Diese Phase verläuft bei den Männern sehr schnell. Och. Hier wird nicht entspannt, schließlich sind wir im sexuell hektischen Leistungsjahr 2011. Spartacus kämpfte einst für die Befreiung der Sklaven. Heutzutage wollen manche Männer, man munkelt, vor allem gestresste Manager, in ihrer Freizeit gerne Sklaven sein. Dazu passen die Ärzte und bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte im Marabu-Flashback zum Thema Sex. Wichtig ist, dass man offen zueinander ist und es gibt ja bestimmte Neigungen, die man eventuell teilen kann. Man nennt das Fetisch. Genau, und da wir schon bei den indizierten Sachen wie bei den Ärzten sind, gehen wir jetzt auch mal in die Extreme. Wir haben gerade darüber diskutiert, wer welchen Fetisch übernimmt, da Fischer sich bei den seriösen Aufklärungstexten aus den 80er Jahren eben erholen durfte, muss er jetzt den extremeren Fetisch nehmen und vortragen. Extrem fett. Das heißt, ich lasse mich gerne von Männern füttern und mästen wie ein Mastschwein. Mein Ex hat es schon geschafft, mich von 105 Kilogramm auf 175 zu füttern. Er war ein guter Koch. Suche nun einen neuen Feeder aus Berlin, der mich über 200 Kilo bringen will und meinen Magen noch weiter dehnen will. Liebst du Frauen mit schweren hängenden Brüsten, einem großen, weichen, wabbeligen, hängenden Bauch, dicken Oberschenkeln voller Zellulitis und einem fetten Hintern? Dann koch doch für mich, fütter mich und belohne mich mit Süßigkeiten, okay? Fischer, ich glaube, jetzt muss ich mal eingreifen, ehe sich den Marabu-Hörern und Hörerinnen der Magen umdreht. Der fette Magen? Der fette vielleicht sogar, ja. Also das hier ist ein bisschen verträglicher, das ist der Pelzfetisch. Auch aus einer Kontaktanzeige, Zitat. Ich suche einen Mann, der wie ich einen Pelzfetisch hat. Seit ich das erste Mal einen Pelz getragen habe, kann ich einfach nicht mehr ohne. Ich habe damals sofort daran gedacht, wie es wohl sein würde, auf einem Pelz Sex zu haben. Seitdem werde ich nur noch richtig geil, wenn Pelze mit im Spiel sind. Wenn ich auf einem Pelz liege oder einen Pelzmantel trage, lasse ich mich am liebsten ficken. Madonnas Titel eben gehört, Justify My Love, diente übrigens mindestens einer Erotik-Sendung im deutschen Privatfernsehen der 90er Jahre als Unterlegmusik. Übrigens fand ich die Anfänge bei diesen Sendungen gar nicht so schlecht, gar nicht so übel. Da ging es noch nicht ausschließlich um Auswüchse und Extremes. Extrem müssen wir aber weitermachen, denn wir sind im Jahr 2011 hier im Marabu-Flashback zum Thema Sex, Natur, Sekt, Fetisch. Und für alle jüngeren Zuhörer, die am Anfang falsch geklickt haben, letzte Chance, unter 18 jetzt wegklicken. Habt ihr verpasst? Also, Natur, Sekt, Fetisch. Wenn der Papa Pipi auf die Mama macht. Dazu passend Sailor und a glass of champagne. Light. Let's get together, the two of us. noch ein Flashback zum Thema Sex. Village People waren das und die hatten Sex on the Phone. Eine Rubrik im Marabu Flashback neben kein Flashback ohne Bowie ist ja mittlerweile Brecht hat recht. Hat sich wunderbar etabliert und man könnte meinen, jetzt kommt der junge Brecht, weit gefehlt, 1948 erschien folgendes Sonett und Brecht war so frei, es als Thomas Mann zu zeichnen. In diesem Sinne, hier ist der Flashback mit Gottschalk und Jauch. Und man sollte noch eine Warnung aussprechen. Bertolt Brecht gilt ja als einer der bedeutendsten Dramatiker und Lyriker des 20. Jahrhunderts. Und hier sein Gedicht über die Verführung von Engeln. Engel verführt man gar nicht oder schnell. Verziehen einfach in den Hauseingang, steck ihm die Zunge in den Mund und lang ihm untern Rock, bis er sich nass macht. Stell ihm das Gesicht zur Wand, heb ihm den Rock und fick ihn. Stöhnt er irgendwie beklommen, dann halt ihn fest und lass ihn zweimal kommen, sonst hat er dir am Ende einen Schock. Ermahn ihn, dass er gut den Hintern schwenkt, heiß ihn dir ruhig an die Hoden fassen. Sag ihm, er darf sich furchtlos fallen lassen, dieweil er zwischen Erd und Himmel hängt. Doch schau ihm nicht beim Ficken ins Gesicht und seine Flügel, Mensch, zerdrück sie nicht. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say, it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Lily Allen im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Sex. Kommen wir nun zu den Werkzeugen der Lust, den Geschlechtsorganen, wissenschaftlich Penis und Vagina genannt. Der Volksmund war ja da erfinderischer und hatte wunderbare Begriffe erfunden. Zum Beispiel für das männliche Geschlechtsteil. Muddy Waters nennt es Mojo. Got my mojo working. Chance won't work on you. Got my mojo working, buddy. Chance won't work on you. I wanna love you so bad, I don't know what to do. Going down in Louisiana to get me a mojo hand. Mojo. Im schwarzen Blues die Umschreibung für den männlichen Penis. Und kommen wir nun zum weiblichen Pendant, zur Vagina. Und dafür haben Led Zeppelin, nach wie vor eine meiner Lieblingsbands, eine sehr, sehr schöne Umschreibung dafür gefunden, wie ich finde. Hier ist Custard Pie. Zeppelin mit ihrem Sahnekuchen vom Album Physical Graffiti. Und wenn's mal bei euch nicht so flüssig läuft, dann hilft Gleitcreme. Gleitmittel, Gleitcremes dienen der Montage von Schlauch- und Rohrverbindungen, die auf entsprechende Anschlüsse geschoben werden müssen. Auch bei der Montage eines Autoreifens auf die Felge wird der Felgenrand mit einem Gleitmittel eingepinselt, damit der Gummireifen leichter in die Felge rutscht. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, so ein bisschen ins Technische abgeglitten. Wir sind ja so Kinder, oder ich zumindest in meiner Generation, bin ein Kind so mehr oder weniger der 70er Jahre in meiner Jugendzeit. Da haben wir natürlich alle Marlon Brando in Der letzte Tango in Paris gesehen und natürlich auch die Szene mit der Butter nachgespielt. Aber Achtung, liebe Jugendliche im Radio, Vorsicht! Auch bei Ölen, Vaselinen oder Backfett, Vorsicht! Fettfreie Gleitmittel auf Wasserbasis indes greifen das Latex nicht an. Sie neigen jedoch dazu, nicht zu lange gleitfähig zu sein. Dennoch sind diese beim Analverkehr mit Kondom dringend angeraten. So, und nach all diesem harten Stoff am Ende unseres Marabu-Flashbacks zum Thema Sex versprechen wir, demnächst werden wir auch mal einen Flashback für alle empfindlicheren Gemüter zum Thema Asexualität machen. Und wir geben dem Marabu-Flashback, dem heutigen zum Thema Sex, ein versöhnliches Ende. Hier ist das Kuschelliebespaar von Ende der 60er Jahre. Hier sind Serge Gainsbourg und Jane Birkin. Je t'aime. Kurzwelle 6085 kHz. Und auf dieser Frequenz senden wir jeden dritten Samstag im Monat von 10 bis 16 Uhr.